Ich habe heute Vormittag ein Buch vorgestellt, das den Titel hat Handbuch Subjektwissenschaft. Und da gibt es ein großes Kapitel über subjektwissenschaftliche Forschung. Und das ist auch ein Problem, subjektwissenschaftliche Forschung, weil es davon nicht viel gibt. Es gibt zwar viele Theorien zur kritischen Psychologie, aber es gibt relativ wenig wirklich praktische Versuche. Und das ist auch nicht einfach, und zwar vor allem dann nicht, wenn man das Postulat sozusagen der kritischen Psychologie ernst nimmt, dass man mit Hilfe der Forschung auch die Praxis verändern will. Also im Veränderungsprozess sozusagen Erkenntnis gewinnen und so weiter. Das ist nicht einfach. Und wir machen zurzeit ein Projekt, das auch nicht unproblematisch ist. Man kann sich es kaum vorstellen, wie man da mit der kritischen Psychologie hantieren kann. Und zwar handelt es sich um ein Evaluationsprojekt. Und es geht um ein Programm der Landesregierung in Baden-Württemberg. Die haben zum 60. Bestehen von Baden-Württemberg fördern sie 60 Integrationsprojekte. 60 Projekte der Integration. Und dazu haben sie jemanden gebraucht, der das evaluiert, und die Wahl ist auf mich gefallen. Obwohl sie wussten, dass das ein Subjektansatz der Evaluation ist. Hat aber auch damit was zu tun, dass wir zum Zug kamen, weil ich vermute, dass sie einfach nur die Auflage haben, Projekt diese Projekte evaluieren zu lassen, aber sie wissen selber nicht, wie das geht und was das soll und was sie dann damit anfangen und so. Das heißt, das müssen wir selber wissen. Und wir sind da auch engagiert drin. Wir machen kein Proforma-Projekt. Jetzt haben wir uns überlegt, wie das funktionieren könnte oder koordiniert werden könnte mit dem Ansatz der kritischen Psychologie, und da ist uns erstmal eingefallen, Praxisforschung und Evaluation haben was miteinander zu tun. Praxisforschung wurde ja schon mehrfach thematisiert hier in der Ferienuni, und normalerweise wird darunter verstanden, zum Beispiel auch vom Uli Dreier in seinem Vortrag und so, wird darunter verstanden, dass eine bestehende Praxis, zum Beispiel eine therapeutische Praxis, einfach evaluiert wird, ob sie was taugt oder nicht. Und das ist nicht unser Auftrag, weil wir zeitlich begrenzte Projekte evaluieren. Das ist was anderes, die Berufspraxis generell, die institutionalisierte, oder die nicht institutionalisierten Projekte zu evaluieren. Also von daher gibt es einen Unterschied zwischen Praxisforschung und Evaluation, und wir haben das so definiert, dass wir sagen, Evaluation kann ein Aspekt von Praxisforschung sein. Und in der Weise werden wir das jetzt auch entwickeln. Also, was ist das Anliegen der kritischen Psychologie? Die Vermittlung von Forschung und Praxis. Und da gab es verschiedene Ansätze, die da diskutiert worden sind in der kritischen Psychologie. Nämlich ein Konzept, das der Holzkamp genannt hat, kontrolliert exemplarische Praxis. Dann ein Konzept, das in einem Projektzusammenhang mit Sufke entwickelt worden ist, die Entwicklungsfigur. Dann gab es Anleihen und auch Publikationen zur Handlungsforschung. Und natürlich gibt es auch zur Praxisforschung einiges. Aber in diesen vier verschiedenen Gesichtspunkten ist sozusagen der Anspruch der kritischen Psychologie drin. Nämlich, es gilt das Postulat der Einheit von Erkennen und Verändern. Also durch Praxisforschung soll die Praxis auch geändert werden, durch wissenschaftliche Begleitung soll die Praxis verbessert werden und durch Evaluation auch. Es gibt, wie ich vorher erklärt habe, dieses Verhältnis von Praxisforschung und Evaluation. Evaluation ist ein Unteraspekt von Praxisforschung in unserer Definition. Und damit unterscheiden wir uns schon von vornherein sehr stark vom Mainstream. Evaluation ist sozusagen mehr oder weniger das Gegenteil von dem, was die kritische Psychologie will. also der Mainstream der Evaluationsforschung. Wir haben uns gerade vorher unterhalten, mit einem Kollegen habe ich gesprochen, da, was Evaluation in der Schule heißt und so. Ja, da kommt dann von oben sozusagen, kommt dann das Evaluationsteam, das von der Schulleitung oder der Schulleitung nicht, sondern oberhalb der Schulleitung dann bestellt ist und und alle sind sie aufgeregt, jetzt kommen die Evaluatoren und so weiter und dann werden die von oben nach unten sozusagen kontrolliert. Das ist das normale Verständnis von Evaluation. Und die Aufgabe ist sozusagen, dieses zu nutzen im kritisch-psychologischen Sinn. Also das heißt, erstmal muss man die Evaluationsforschung kritisieren. Evaluation steht ist heutzutage eine Form der Ökonomisierung des Sozialen, ist ein Stichwort, das häufig gebraucht wird. Man versucht also die Praxis selber mit Hilfe von Evaluation zu standardisieren, dann effektiver zu machen, also Effektivierung der Praxis, und das Ganze nennt man dann Ökonomisierung des Sozialen. Es ist eine Form von wissenschaftlich legitimierter Kontrolle und auch Normierung, weil es wird dann normalerweise nicht ein Projekt evaluiert, sondern verschiedene Projekte, die das Gleiche meinen. Also auch in der Schule geht es nicht um eine Schulklasse, die evaluiert wird, sondern um viele. Die werden alle miteinander verglichen und in diesem Prozess entsteht eine Angleichung der verschiedenen, vor allem bei Projekten, eine Angleichung der verschiedenen Projekte in Richtung auf Effektivierung. Evaluation wird grundsätzlich definiert als Bewertung im Mainstream. Also ich bewerte eine Form von Praxis, ist im Mainstream die Definition. Dazu wurden von der Deutschen Gesellschaft für Evaluationsforschung, die gibt es auch und so weiter, also es gibt ganz viele verschiedene Einrichtungen, die alle mit Evaluation beschäftigt sind, oft privatwirtschaftlich organisiert und so weiter. Deutsche Gesellschaft für Evaluation hat die sogenannten Evaluationsstandards entwickelt. Diese Standards sind, was vor allem für uns sind noch zwei, drei mehr, aber für uns relevant war, die Nützlichkeit muss gewährleistet sein durch die Evaluation, oder die Evaluation muss die Nützlichkeit gewährleisten, durchführbar muss die Evaluation sein, fair muss sie sein und genau muss sie sein. Eigentlich keine so schlechten Prinzipien erstmal. Warum sollte man auf Genauigkeit verzichten? Warum auf Fairness? Warum auf Nützlichkeit oder Durchführbarkeit? Im Allgemeinen ist dieser Mainstream, ich sage noch was dazu, wie wir das dann versuchen umzudrehen, im Allgemeinen ist die Evaluationsforschung quantitativ experimentell ausgerichtet. Also der sogenannte, so wird es auch von der Deutschen Gesellschaft für Evaluation definiert, der sogenannte Goldstandard in dieser Forschung ist eine experimentelle Anordnung. Die einen kriegen ein bestimmtes Treatment, das ist die Versuchsgruppe sozusagen, und die Kontrollgruppe kriegt das Treatment nicht und anschließend guckt man, ob das Treatment genützt hat oder nicht. Funktioniert meistens nicht, deswegen heißt es Goldstandard, weil es kaum mal vorkommt. Und auch natürlich äußerst problematisch wäre. Aber man sieht daran, die orientieren sich am quantitativ-experimentellen Ansatz im Mainstream. Das Ziel, das generelle Ziel ist dieser effektive Mitteleinsatz. Jetzt haben wir uns natürlich darum gekümmert, ob es nicht alternative Ansätze dazu gibt. Und zwar, die alternativen Ansätze unterscheiden oder sind oft so charakterisiert, dass sie ganz was anderes wollen. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir versuchen sozusagen getreu der Maxime der kritischen Psychologie von Kritik und Reinterpretation, versuchen wir den Mainstream zu kritisieren und dann für unsere Zwecke zu reinterpretieren. Aber die alternativen Ansätze, die zum Teil ganz was anderes wollen, die sind zumindest ein interessanter Bezugspunkt. Die meisten von ihnen sind in sozialen Bewegungen entstanden. Da gibt es dann auch heute noch die sogenannte dokumentarische Evaluation von Bonsack, auch ein Berliner, sehr berühmt und bekannt in der qualitativen Sozialforschung. Es gibt die Selbstevaluation und experimentierende Evaluation von Maya Heiner, die auch eine Tübinger Professorin war. Und die responsive Evaluation, die sozusagen hauptsächlich interessiert ist an den, an den Antworten sozusagen von den Nutzern. Auch interessant, die partizipative Evaluation, man beteiligt sozusagen die Projektdurchführenden und teilweise auch die Nutzer an der Evaluation. Und es gibt generell die qualitative Evaluationsforschung, wofür dann der Uwe Flick steht, der ein gleichnamiges Buch geschrieben hat dazu. Sind alles Versuche der Alternativen herzustellen. Nur das Problem ist, dass sie die Definition von Evaluation einfach übernehmen, nämlich Evaluation als Bewertung. Und sobald ich als Forscher in ein Feld reingehe, um zu bewerten, kann ich so alternativ sein, wie ich will, es funktioniert nicht, weil ich dann sozusagen der Controller bin. Und deswegen haben wir von vornherein gesagt, Evaluation ist nicht Bewertung, sondern Auswertung. Und im Englischen heißt es eigentlich auch Auswertung und nicht Bewertung. Also wir sagen nicht, das ist gut und das ist schlecht und so weiter, sondern wir werten das Projekt aus, zusammen mit den Leuten. Jetzt kommen wir zum subjektwissenschaftlichen Ansatz. Da sind jetzt die Ansprüche da, Intersubjektivitätsbeziehung zwischen Forscher und Praktiker und Nutzern. Also es gibt, was in der Evaluation sozusagen kaum eine Rolle spielt, es gibt auch die Nutzer von bestimmten Programmen, die kann man extra untersuchen. Es gibt die Praktiker und die Praktiker in mehreren Ebenen, die Vorgesetzten, was weiß ich, der Landrat und dann drunter das Amt und im Amt Angestellte und so weiter, die alle an dieses Projekt vielleicht beantragt haben und so weiter. Also Intersubjektivitätsbeziehung muss hergestellt werden, keine so leicht zu erfüllende Forderung. Die Forschung soll auf Veränderung zielen, die Forschung soll als Kooperation angelegt sein. Und das Ziel ist nicht die Bewertung, sondern das Ziel ist das, was in der kritischen Psychologie heißt, soziale Selbstverständigung. Dazu hat die Ute Osterkamp einiges geschrieben und auch der Holzkamp hat schon gesprochen von sozialer Selbstverständigung. Also die Leute in der Praxis verständigen sich sozusagen untereinander über das, was sie da eigentlich tun, was nicht so häufig der Fall ist. Zwar möglichst in einer Weise, die das Projekt verbessert. Verbessert soll die Handlungsfähigkeit und Ziel ist es, das wissenschaftliche Ziel, weil wir sind Forscher und nicht einfach Evaluatoren, sondern wir machen Evaluationsforschung. Wir zielen also auf Verallgemeinerung unserer Erkenntnisse und damit auf Möglichkeitsverallgemeinerung und wie die funktioniert, das kommt später noch, ja. Wie unterscheiden wir denn zwischen verbessern und bewerten? Wie unterscheiden Sie zwischen verbessern und bewerten? Verbessert worden und bewerten. Also ich stelle so voraus, dass die Verbesserung immer eine Bewertung voraussetzt. Ja, aber es ist nicht so sozusagen, dass wir eine Bewertung vornehmen von Projekten. Das machen wir nicht. Sondern die Leute analysieren selbst ihr Projekt mit unserer Hilfe, mit unserer Unterstützung. Und bei der Gelegenheit kommen immer Wertungen mit ins Spiel und so, aber das Ziel der Evaluation ist nicht die Bewertung, sondern die Verbesserung. Weil also, das mir gar nicht so gut bekannte, aber trotzdem, wo wir uns gerade darüber unterhalten haben, die Evaluation in der Schule, da geht es natürlich dann darum, man kriegt dann Punkte oder so, oder A, B, C, D oder so Bewertungen und dann ist das eine gut, das eine Projekt, das andere ist nicht so gut und das andere ist noch schlechter und so weiter. Und das Ziel ist die Bewertung. Und dann die Folgen sind dann entweder Einstellen des Projekts, da haben sie dann alle Angst, dass ihr Projekt eingestellt wird, also jetzt nicht in der Schule, sondern bei so pädagogischen, sozialpädagogischen oder sonstigen Projekten. Und deswegen gucken sie, dass sie da gut abschneiden. Also das sind sozusagen, jetzt waren jetzt so Ausführungen zu Mainstream und zu den alternativen Ansätzen und zum subjektwissenschaftlichen Ansätzen. Was kann man jetzt daraus lernen oder was können wir, haben wir daraus gelernt? Wir gucken, was der Mainstream eigentlich dafür Instrumente gebastelt hat. Und stellen fest, also so mit diesem experimentell-statistischen Ansatz, das bringt gar nichts für die subjektwissenschaftliche Evaluation. Aber die Kriterien von Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Fairness und Genauigkeit lassen sich reinterpretieren. Eigentlich ist damit gemeint Nützlichkeit für den Auftraggeber, Durchführbarkeit für den Forscher. Fairness so zumindest so weit vorgespiegelt, dass die Leute mitmachen, die da evaluiert werden, und Genauigkeit, dass man halt mit möglichst präzisen Instrumenten arbeitet. Das ist ja bei uns eigentlich alles nicht der Fall, aber trotzdem, das Projekt soll für die Betroffenen nützlich sein. Das ist eines der wichtigsten Kriterien unserer Forschung, für die Betroffenen, nämlich in diesem Fall für verschiedene Gruppen von Migranten, sage ich jetzt mal, ohne die weibliche Form und ohne Hintergrund und Migrationshintergrund und so weiter. Also Leute mit Migrationshintergrund, also für die soll es nützlich sein, und die werden natürlich auch befragt, ob es nützlich ist, und es soll durchführbar sein, es soll sozusagen auch nicht so sein, dass wir den ganzen Betrieb dauernd stören, indem wir da dauernd irgendwo rumstehen und irgendwelche Antworten haben wollen, sondern wir müssen uns da einpassen, wir müssen gucken, dass das Projekt nicht behindert wird, sondern gefördert wird, indem wir die Durchführbarkeit erstmal herstellen. Die Fairness ist dann wirklich so gemeint, dass wir sowohl die Durchführenden als auch die Betroffenen selber eben fair behandeln und mit möglichst großer Präzision an die Sache herangehen. Also man sieht hier, wir haben schon Anleihen bei dem Mainstream gemacht, indem wir den uminterpretiert haben. Wir haben auch einige Sachen von den alternativen Ansätzen übernommen. Wir machen keine reine Selbstevaluation oder so, sondern wie gesagt, soziale Selbstverständigung organisieren wir, an der wir selbst beteiligt sind. Und Partizipation bei dieser Forschung ist notwendig, hat wieder was mit Intersubjektivitätsbeziehungen zwischen Forscher und Mitforscher zu tun. Die Betroffenen werden als Mitforscher begriffen, sowohl die Praktiker als auch die Jugendlichen. Und ja, und in der Weise ist dann ein Konzept entstanden, mit dem wir dann auch praktisch zurechtkommen. Oder zurechtkommen, sage ich, weil das Projekt ist nicht abgeschlossen, sondern es ist jetzt im zweiten Jahr, und nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, endet es. Wir sind hier zu dritt. Zu viert, ich übersehe ich da von hier aus, also der Simon, die Rahel und die Hanna und ich. Aber es ist nicht so, dass wir das zu viert machen, weil 60 Projekte zu evaluieren, da werden wir auch zu viert überfordert, sondern es gibt auch eine Reihe von anderen Leuten noch, die entweder eine Qualifikationsarbeit in dem Bereich machen und deswegen mitarbeiten oder als Hiwi angestellt sind und so weiter. Also normalerweise, wenn wir uns treffen, sind wir so 10 Personen, die an dem Projekt beteiligt sind, wenn alle da sind. Und machen auch regelmäßig Seminare dann zu diesem Projekt, und die Leute werden beteiligt dann in den Seminaren an dem Projekt. Das heißt, die suchen zum Beispiel ein Projekt auf, führen da ein Gespräch und so weiter. Jetzt fange ich mal an, das Projekt zu erklären. Die Hintergründe haben wir jetzt und Sie können dann selber entscheiden, ob das, was wir da treiben, subjektwissenschaftliche Forschung ist oder nicht. Ja, für sich selbst entscheiden Sie. Sie können auch sagen, mit sowas will ich nichts zu tun haben und so weiter, aber ich bin dagegen, dass die kritische Psychologie nur das macht, was leicht zu machen ist. Also was, wo man sozusagen offene Türen einrennt und so, und da wird man aufgenommen und sagen, ja gut, dass die kritischen Psychologen jetzt da sind und so weiter, und überall sonst geht man nicht hin, weil man da nicht erwünscht ist oder so. Und das ist nicht unsere Strategie, sondern wir versuchen sozusagen das so darzustellen, dass die Auftraggeber uns fördern, machen dann aber auch nicht einfach ganz was anderes, sondern wir drehen sozusagen die Evaluationsvorstellungen, die drehen wir um. Das ist aber nicht ganz so einfach. Als wir angefangen haben mit diesem Projekt, waren Vertreter von allen 60 Projekten da in Stuttgart zur Einführung, und dann mussten wir unser Konzept vorstellen. Und als es hieß dann Evaluation, jetzt kommt die Evaluationsgruppe und sagt, was sie machen will, dann war die erste Reaktion bei verschiedenen Leuten, das haben wir mitgekriegt, wozu brauchen wir die? Das ist so unnütz. Wir machen uns nur Arbeit. Und so. Also man hat gemerkt sozusagen, bei dem Begriff Evaluation ist schon so eine bestimmte Abbehaltung da. Und wir sind dann aber nicht so vorgegangen, dass wir uns einfach nur als nette Menschen dargestellt hätten oder so, sondern wir haben dann dargestellt, dass das, was wir machen, in ihrem Interesse sein soll und dass auch das, was sie uns mitteilen, nicht an die Vorgesetzten und so weiter der Projekte weitergegeben wird, keinem Fall, dass die Daten sozusagen zwischen uns und ihnen hin und her geschoben werden, aber nicht weiter. Und darauf hat sich die Stiftung auch eingelassen, dass wir das so machen dürfen. Also wir müssen nicht zum Schluss dann doch kommen und sagen, also das Projekt, das taugt ja noch nichts oder so, sondern das geht die gar nichts an. Wir sind sozusagen die Unterstützer. Und das ist oft der Fall bei Evaluationen, dass die Leute gar nicht wissen, die das in Auftrag gegeben haben, was sie mit der Evaluation überhaupt anfangen sollen. Sie müssen es halt machen, weil das ist immer eine Genehmigungsgeschichte. Da sind die dann froh, dass wir wenigstens zur Unterstützung der Projekte beitragen. Und von daher wurde das akzeptiert, dass wir die Daten nicht weitergeben. Aber natürlich werden wir bestimmte Praktiken von Evaluationsprojekten werden wir in ihrem Verlauf so darstellen, dass andere Leute, die ähnliche Projekte machen, daraus lernen können. Das ist sozusagen das praktische Ziel dabei. Ja. Also meine Frage ist, ob Sie mal die Zielsetzung der Stiftung formulieren können, die an Sie da herangetragen worden ist. Mhm. Denn mein Gedanke ist ja, wenn die Zielsetzung des Auftraggebers die ist, dass man auswählt, wen man in Zukunft weiter fördert, ist ja natürlich auch die subjektorientierteste Evaluation immer diesem Ziel nützlich. Ja. Deswegen, war ein Ziel formuliert und wenn ja, welches? Also die Evaluation dient nicht zur Auswahl der Projekte und zur Qualifizierung, zur Einordnung der Projekte als besser oder schlechter. Mhm. Das Schöne ist daran, und das habe ich inzwischen sehr häufig mitgekriegt, dass die halt selbst eigentlich gar keine Ansprüche damit verbinden. Im Grunde genommen. Natürlich sagen sie, also als dann die Leute gesagt haben bei dieser Eröffnung, wozu brauchen wir diese Evaluation, dann ist die Leiterin der Stiftung aufgetreten und hat gesagt, das muss man machen, das ist Vorschrift. Und damit war die Sache sozusagen klar. Und wir machen diese Evaluation, und wir haben auch von vornherein, wir mussten dann einen Antrag stellen sozusagen, da haben wir von vornherein reingeschrieben, subjektwissenschaftliche Evaluation. und es geht uns um die Verbesserung der Praktika und wir werden uns ganz konzentrieren auf die Durchführenden und auf die Nutzer. Und dann haben die gesagt, ja gut, macht's das. Also man muss nicht zu zaghaft oder zu kritisch sein von vornherein, dass man sagt, das kann ich gar nicht mitmachen, weil die ziehen mich über den Tisch und so weiter, sondern das und das ist relativ hoch angesiedelt. Also wir stehen auch in Verbindung da mit der Integrationsministerin und so, aber nicht so, dass wir mit der da dauernd korrespondieren, sondern wir führen unsere Projekte. Und unser Ziel ist tatsächlich die Verbesserung der Praxis, ja. Ist denn diese Situation, dass es der Auftraggeber keine eigenen Zielformulierungen hat, halt also auch größere Zielformulierungen für das, was von den Projekten erwartet, ist das eher der Ausnahmefall. Also dann war ich jetzt auch etwas erstaunt. In dem Fall scheint mir das sehr entgegenkommen zu sein, aber es ist irgendwie so die goldene Ausnahme. Mhm. Die Schulsituation ist es ja ganz anders. Ich kenne es nur aus einem ganz anderen Bereich auch und da sind schon so grobe Ziel- oder so Änderungsprozesserwartungen gegeben, die dann tatsächlich erfasst werden sollen. Also ist das jetzt eine Ausnahmesituation, die Sie für dieses Projekt haben? Ganz große Ausnahme ist es nicht, weil die Leute auf den höheren Ebenen normalerweise auch nicht so genau wissen, was das, wie das so eine Evaluation funktioniert. Und dann fragen Sie bei der Evaluationsagentur, ist das ja normalerweise Mainstream, fragen Sie nach, was sind die Ziele? Schreibt mal die Ziele auf, die ihr auch sozusagen aus eurer Erfahrung wisst und so. Und dann sind Ziele festgelegt und das sind Bewertungsziele und so weiter. Und dann kommen wir da nicht mehr dahinter zurück. Und es war auch bei uns so, was sind die Ziele, sollten wir auch in unseren Antrag reinschreiben und haben gesagt, Unterstützung der Projekte, Nützlichkeit der Projekte für die Betroffenen und all solche Sachen. Und in dem Fall, das gibt es natürlich auch ganz anders, vor allem dort, wo eingeführte Evaluationsprozeduren sind, da geht halt nichts mehr dann. Weil da gibt es die festen Instrumente, die müssen verteilt werden und da sind die ganzen Bewertungen schon drin, kreuzen sie an von da bis da und so weiter. Und das ist bei uns nicht. Wir haben aber auch von vornherein gesagt, wir machen auch quantitative Sachen dabei. Vielleicht, wenn ich da noch was dazu sagen kann. Also generell ist dieses Gesamtprogramm mit den 60 Projekten einfach ein ganz absoluter Ausnahmefall, weil das eigentlich für 3 Jahre nur angelegt ist und danach enden alle Projekte. Das ist jetzt nicht wie bei einem ESF-Projekt. Die Finanzierung, die Projekte enden nicht, auch die Finanzierung. Die Finanzierung der Projekte endet, was ja häufig einfach gleichbedeutend ist mit die Projekte enden. Und häufig bei ESF-Projekten, also von der EU oder sonstigen, ist es so, dass die dann Möglichkeiten haben, das doch nochmal auf eine Weiterfinanzierung anzulegen oder so. Oder haben auch viel, die haben auch von Seiten der anderen Fördergeldgeber ganz andere Erwartungen. Das stimmt, weil ich finde, das ist eine absolute Besonderheit, dass zum Beispiel auch die Stiftung sich damit zufrieden gibt, dass die Projekte zweimal im Jahr einen circa 2- bis 5-seitigen Sachbericht abgeben und grob sagen, was sie so brauchen an Geld. Und keine Listen machen müssen, ob sie jetzt Zielgruppen erreicht haben oder sonstiges. Also ganz generell ist die Stiftung da anders als ganz viele andere Programme irgendwie aus. Von daher ist es für uns ein absoluter Glücksfall und damit können wir auch gut arbeiten. Deswegen. Aber wie gesagt, man muss sich eben erstmal auf sowas einlassen, dann gucken, welche Grenzen hat es und so. Und dann muss man eventuell zurücktreten, weil es eben doch darum geht, Projekte auszuwählen und so weiter nach ihrer Güte. Und es ist nicht verträglich mit dem subjektwissenschaftlichen Ansatz, weil dann der Kontrollgesichtspunkt notwendigerweise im Vordergrund rückt und so. Und also man kann nicht da alle Evaluationsprojekte jetzt nach unserem Schema sozusagen dann da behandeln. Ja. Mal eine Frage, weil ich zur Umwertung der Ziele, das ist ja eine ganz großartige Leistung, jetzt sowas überhaupt zu machen. Wie habt ihr da eine Diskussion gemacht mit den Projektpartnern oder habt ihr da eine Diskussion unter euch gemacht und vielleicht ein paar Exemplare, also wer war da wie beteiligt in dieser Umdefinition der Ziele? Ja, das waren also. Die Umdefinition der Ziele haben wir vorgenommen und haben das begriffen sozusagen als Kritik und Reinterpretation der Ziele. Cover. Wir haben die auch gefragt mit unserem ersten Fragebogen, was sie sich von uns vorstellen als Hilfestellung. Ja. Also das, genau, was Sie sich vorstellen als Hilfestellung, und da kommt dann nicht auch sowas vor wie nicht zu stark stören in den Betrieb und so weiter, das wäre dann diese Durchführbarkeit und so, und dann haben wir überlegt, ist das eigentlich nur Abwehrreaktion von denen, damit sie uns nicht so häufig sehen oder so, und dann haben wir festgestellt, nee, sondern die wollen eben nicht, dass sie dauernd mit uns korrespondieren und gar nicht in diesem zu dem Projekt richtig kommen und Ähnliches. Und deswegen fanden wir das dann auch sinnvoll. Vielleicht jetzt noch hier das Projekt und was sozusagen die wesentlichen Elemente sind. Erstmal, das steht hier nicht drauf, aber es ist ein Wesen, doch, das steht hier auch drauf, unter dem ersten Punkt, Aufteilung in Kern- und Satellitenprojekte. Also wenn man 60 Projekte zu evaluieren hat innerhalb von 3 Jahren und das noch dazu begleitend versucht, also die Projekte zu begleiten und zu unterstützen und ihnen zu raten und so weiter, dann geht es nicht so, dass man alle dauernd aufsucht. Das geht nicht. Aber wir haben eins gemacht, auch um sozusagen klarzumachen, was wir wollen und dass ihnen das nützt. Wir sind zu allen Projekten gefahren mit Kamera oder Tonband und haben mit den Projekten Interviews gemacht. Also mit allen 60. Die sind aufgezeichnet worden, die Interviews, mit der Dropbox, wo dann die ganzen Materialien drinnen sind und so weiter. Und das läuft aber nicht so ab, dass wir sie ausgefragt wurden oder so, sondern es ging darum, ja, was versteht ihr überhaupt unter Evaluation und was macht ihr dann und steht ihr da dahinter und was bedeutet es für euch und lauter solche Sachen. Und das war der erste wirkliche Schritt. Parallel dazu haben wir dann eine sogenannte Programmevaluation gemacht. Das heißt, wir haben alle Materialien zusammengesammelt für jedes einzelne Projekt, das wir haben. Also den Antrag, die Berichte, die sie abliefern, wenn sie Veranstaltungen machen, sagen die uns das zum Teil. Und da fahren wir dann eventuell auch hin und da gucken wir dann auch nochmal an. Der Simon war einer der Ersten, der dann zu einem Projekt gefahren ist. Wie hieß das nochmal? Soul Kitchen. Nee, Soul Season. Soul Kitchen ist der Film. Ja, Soul Season. Und das ist auch sehr interessant sozusagen. Also wir sind auf ganz viele interessante Projekte gestoßen bei dieser ersten Phase. Nicht bei den Programmen angucken, sondern bei den Interviews. Weil dann stellt man fest, denkt man sich, Zone Season, was soll das mit Integration zu tun haben und so weiter. Aber dann, der Anspruch ist zumindest der, dass sozusagen Soul ja eine Musik ist, die von diskriminierten Gruppen erfunden und gemacht worden ist und so und mit denen man sich identifizieren kann und mit der sich dann bestimmte Migrantengruppen identifizieren können. Und die haben dann Veranstaltungen gemacht, wo dann die Kinder sozusagen von denen Jugendliche dann Musik gemacht haben und dann waren die Eltern da und haben begeistert geklatscht, hoffe ich, oder so. Und das haben wir sozusagen beobachtet. Beobachtung gehört auch mit dazu. Also wie läuft sowas ab? Was ist das? Was wollen die dann auch? Da gibt es am Rand Gespräche, eher so ethnografische Gespräche und so weiter. Das gehört auch dazu. Also bei dieser Kontaktgeschichte. Aber der erste Schritt war die Programmevaluation, einfach die Sachen sammeln. Und die haben wir dann laufend ergänzt, wenn wir neue Informationen gekriegt haben, haben wir die wieder reingeschrieben und so. Und jetzt, wenn wir dann zu einem Projekt hinfahren, dann kann man sich das angucken. Ach so, ja, beim letzten Mal war es so und so. Jetzt schauen wir mal, ob sie weitergekommen sind und wie. Oder ob sie Schwierigkeiten haben. Es gibt Projekte, es geht immer nicht darum, dass die alle toll sind oder so, sondern es gibt Projekte, die sich in irgendeine Sackgasse manövriert haben und ihre Zielgruppe schlicht nicht erreichen. Und ich war auch schon bei einem Projekt, die haben die Zielgruppe nicht erreicht, da wollten sie die Gelder zurückgeben, weil das Projekt nicht funktioniert und so weiter. Und dann ging es natürlich darum, ja, wie kann man denn das machen, dass es funktioniert, weil der Ansatz ist doch eigentlich sinnvoll und so weiter. Das sind so oft so Mentorenprojekte, wo dann junge Menschen begleitet werden sollen in den, rein in den Beruf und so weiter. Und das, das sowas kann halt so halb scheitern und dann versuchen wir das so aufzuarbeiten mit denen zusammen, dass es vielleicht doch geht, oder wenn es nicht geht, dann geben sie eben die Gelder zurück, aber bisher ist das noch nicht passiert. Also Dokumentenanalyse, ethnografische Beobachtung und dann Aufteilung in Kern- und Satellitenprojekte, weil nicht durchzuhalten war, dass wir immer alle 60 Projekte besuchen. Und jetzt kommt sozusagen dieses Verallgemeinerungsmodell der kritischen Psychologie mit rein. Nämlich, man verallgemeinert vom Einzelfall auf den allgemeinen Fall. Und im Unterschied zu manchen Vorstellungen, die ich hier auch schon mitgekriegt habe, meint man, dass man von dem einen Fall auf einen allgemeinen Fall verallgemeinern kann. Geht meistens nicht. Ist auch vom Holzkamp sozusagen, ich habe nochmal nachgelesen oder so, ist so nicht gemeint, sondern im zweiten Fall erkennt man einiges vom ersten Fall, im dritten Fall erkennt man auch wieder einiges vom zweiten Fall und so weiter. Das heißt, man vergleicht die Fälle miteinander und dadurch ergeben sich sozusagen Stapel von Fällen, von ähnlichen Fällen, die haben so, die vielleicht das, ein ähnliches Problem haben, was weiß ich, das Zielgruppenproblem oder so. Oder die setzen ganz stark auf Begegnung und so. Dann, dann hat man sozusagen 5 Projekte da und 3 Projekte da und 8 Projekte da und so weiter. Und dann sucht man sich das Projekt raus, das sozusagen dieser Konstellation am meisten entspricht, am deutlichsten, prägnantesten das zum Ausdruck bringt, die Problematik oder die Möglichkeit, die da realisiert wird. Und das ist dann ein Kernprojekt, das wird dann zum Kernprojekt. Dieses Kernprojekt wird dann häufiger besucht von uns und es sind dann, wie viele Kernprojekte haben wir, 8 Stück oder 6? 8 bis 10 sogar schon, also es ist auch schon wieder ein bisschen viel oder so. Also es kommt darauf an, vielleicht sind es zum Schluss dann doch nur 5 oder so, kann ohne weiteres sein. Und dadurch gibt es sozusagen eine Verallgemeinerung von diesem Projekt auf Projekte dieser Art. Und gleichzeitig, wenn man so verallgemeinert, kommt man dadurch auch auf eine Theorieebene. Was ist das gravierende Moment sozusagen bei diesen Projekten, was weiß ich, ein Begegnungsprojekt, was ist da das Typische dran an diesen Begegnungsprojekten? Deutsche und Nicht-Deutsche sollen sich begegnen und so, so als Prinzip. Was ist da das Typische dran? Wo sind die typischen Probleme dabei und so? Und dann haben wir uns auch umgetan, welche Theorien über Begegnung gibt es. So, es gibt so existenzialistische Theorien über Begegnung als existenzielle Form der Interkommunikation und was weiß ich was und so. Und von daher kommen wir dadurch, durch diese Einteilung, kriegen wir schon einen Ansatzpunkt, um theoretisch auch was herauszubringen. Welche Bedeutung hat Begegnung für das sich zurechtfinden und das in einer Gesellschaft Fuß zu fassen? Oder wie kann man die Vergesellschaftung sozusagen ermöglichen durch Begegnung oder verbessern? Kann man das überhaupt? Und so weiter. Also von daher geschieht das im Austausch, vor allem jetzt mit den Kernprojekten. Wir kooperieren und wir vermitteln, wir kommen da nicht hin, machen unsere Notizen und gehen wieder, sondern wir sagen, was uns aufgefallen ist. Es gibt also dann sozusagen nicht nur ein Subjekt bei der Angelegenheit, sondern es gibt 3 verschiedene Subjekte, die Forscher, die Nutzer und die Praktika. Und erstmal sind die voneinander getrennt. Wenn wir etwas herausgefunden haben oder wenn wir überhaupt ein Gespräch geführt haben, dann werden wir natürlich normalerweise gefragt, ja, und was meint ihr jetzt dazu und so weiter. Und dann sagen wir, ja, uns ist aufgefallen das und wie ist denn das und so weiter. Also von daher Rückvermittlung als Kooperation haben wir das dann genannt. Das war die Untersuchung der Praktika, wo wir dann zuerst mal zu allen 60 gegangen sind und jetzt weitermachen mit den Kern- und Satellitenprojekten. Und jetzt sind wir gerade in der Phase der Untersuchung der Nutzer. Also es gibt dann Gruppen von jungen Migranten oder älteren Migranten oder behinderten Migranten oder und so weiter, alles Mögliche. Sind sehr unterschiedlich, die Projekte. Und wir treten direkt an die Nutzer heran, also ohne die Praktiker normalerweise. Manchmal ist ein Praktiker dabei oder so, wenn das geht, aber sonst nur mit den Nutzern. Und das folgt der Methode Focus Group. Focus Group sind sozusagen so Diskussionsgruppen, die methodisch gestaltet sind, wo der sogenannte Interviewer sich zurückhält, nur den Moderator spielt, das muss auch geübt werden und so weiter, das ist gar nicht so einfach, damit man die nicht ausfragt oder so, oder die erwarten, dass sie ausgefragt werden, aber dass man dann denen klar macht, nee, es geht um eine Diskussion, ihr diskutiert über euer Projekt, was bedeutet das Projekt für euch und so. Wir werden nachher auch ein Beispiel vorführen. Also, das war die Untersuchung der Nutzer. Macht man auch nicht bei allen 60, aber auf jeden Fall bei den Kernprojekten. Und es ist nicht so, dass wir uns jetzt nur noch beschränken auf die Kernprojekte, sondern wir kriegen dann die Information, dass da dieses Art von Satellitenprojekt einen neuen Ansatz hat und so weiter. Und da fahren wir hin und gucken uns das an und reden mit den Leuten. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass die meisten froh sind, wenn wir kommen. Das ist jetzt ja keine Schönfärberei oder sowas, sondern weil normalerweise kriegen die finden die niemanden, der sich für ihr Projekt wirklich interessiert. Weil das ist ja bekannt sozusagen, ja, Migranten, ja, muss man viel machen, aber ich habe Gott sei Dank nichts damit zu tun. Nach dem Motto, interessiert uns auch nicht so, Hauptsache, die sind irgendwie versorgt oder so. Und das schlägt natürlich auf die Praktiker zurück, dass sie den Eindruck haben, ja, anscheinend ist meine Arbeit eh nichts wert oder sowas. Und dann kommen die Wissenschaftler und dann können sie denen berichten, was sie gemacht haben. Und das machen sie sehr gerne. Weil sie wissen, sie werden nicht bewertet, sondern wir interessieren uns wirklich dafür. Und es sind auch immer Studenten beteiligt, wo man dann sieht, wo die Betroffenen oder Praktiker sofort sehen, der weiß nicht viel, dem müssen wir jetzt einiges erklären. Und die sind auch wirklich interessiert, wie denn das sowas abläuft. Und so. Dabei wird auch immer ethnografisch vorgegangen, das heißt, wenn das ein Stadtteil ist, in dem fast nur Migranten wohnen, dann interessieren wir uns, wie funktioniert das, ist das ein abgeschlossener Stadtteil oder also bleiben die alle unter sich und so weiter. Das gehört also schon, das ethnografische Moment gehört damit dazu. Und es geht dann um prozessorientierte Ergebnisse, also nicht einmal und dann wissen wir, was die wollen und dann wird das publiziert oder sowas, sondern die kommen in Schwierigkeiten, lösen diese Schwierigkeiten, verändern ihr Programm und so weiter und zum Schluss finden sie dann einen Weg, den sie gut finden. Und damit ist sozusagen dieses Verändern und Erkennen zumindest mit drinnen. Es gibt parallel dazu dann noch sogenannte summative Evaluation mit dem Fragebogen und nicht mit einem, sondern dreimal verteilen wir den Fragebogen. Und im Grunde genommen folgt das ein bisschen der Verallgemeinerungsstrategie. Das heißt, wir wissen aus den Gesprächen, welche Formen von Integrationsverständnissen die Praktiker haben. Und dann, wenn wir das wissen, kann man das auch in Fragebogenfragen umwandeln. Und dann gucken wir, welches Integrationsverständnis ist am häufigsten, welches ist seltener, mit was korrespondiert dieses Integrationsverständnis, welche Art von Projekt findet es sich am ehesten wieder und so weiter. Ja. Das Integration heißt dann ja letztlich, ein Teil dieser bestehenden Gesellschaft zu werden. Wie verträgt sich denn das bei Ihnen dann mit diesem typisch-schwarz-kantischen Vokabular von marxistisch oder emanzipatorisch oder antikapitalistisch oder was auch immer? Danke. Und dann könnte man sagen, Sie so verhalten sich ja, ja so ein bisschen Vokabular, gemäß hat man gesagt, das ist ein reformistisches Verhalten, insofern ist es auch schlecht, es gibt keine Revolution, kein Sturz des Kapitalismus, etc. pp. Also fällt das ja aus diesem Konzept, diesem weitesten Sinne eigentlich da raus. Damit hatten wir auch zu tun, weil wir erst sehr stark gerungen haben, untereinander sozusagen gerungen haben, was ist das richtige Integrationsverständnis, was wir unterstützen könnten. Und da ist uns leider nicht viel eingefallen. Die Definitionen wurden immer allgemeiner und zum Schluss haben wir gesagt, gut, wir reduzieren es einfach auf den Prozess der Vergesellschaftung. Aber das sagt ja nichts mehr aus. Und dann haben wir gesagt, ja, es interessiert, sobald wir, wenn wir definieren würden, was Integration ist im positiven Sinn für uns, hätten wir eine Messlatte, die wir wieder an die Projekte anlegen, und das ist nicht gut. Und deswegen haben wir uns beschieden, haben wir gesagt, gut, Integration ist für uns nur ein Wort für Vergesellschaftung und wir gucken jetzt mal, was die Leute darunter verstehen. Und dann stellen wir fest, ah ja, die verstehen, was weiß ich, dass die die deutsche Kultur annehmen oder so. Und dann wissen wir, aha, das ist also, und jetzt schauen wir mal, was ist das für Praxis, die sich damit verbindet. Und dann diskutieren wir mit denen, was das, ob sie mit diesem Integrationsverständnis welches Ziel erreichen können. Und wenn sie dann sagen, ja, nee, wir sind doch mehr für Partizipation und so weiter, dann merken wir, dass sie sich schon umorientieren in Bezug auf ihr Integrationsverständnis. Aber wir geben keines vor. Und deswegen haben wir sozusagen dieses Problem nicht. Wenn es eine Gruppe gäbe, es gibt keine solche Gruppe, aber wenn es eine Gruppe gäbe, die einfach nur sagt, Integration no, wollen wir gar nicht oder so? Ansatzweise gibt es das schon. Gibt's schon, aber es ist ja auch eine Art von Integrationsverständnis. Ja. So. Also sich abwenden sozusagen. Es gibt sozusagen durchaus eine ganze Ecke von Leuten, die sich auch klar kritisch mit dem Begriff an sich auseinandersetzen. Die Menge an, also wir können es hier natürlich nur sehr verkürzt darstellen, die Menge an, also die unterschiedlichen Sichtweisen in einzelnen Projekten, die kann man gar nicht aufzählen. Du hattest jetzt hauptsächlich auch von Projekten gesprochen, die für Menschen mit Migrationsgeschichte sind. Es gibt auch welche, die sich explizit an Deutschstämmige wenden oder es gibt, die überhaupt keine Einschränkung machen oder sonst wie. Also das ist jetzt auch kein, das sind jetzt nicht nur Projekte für Migranten, aber es ist halt der Hauptfokus einfach, dadurch, dass Integration einfach als Begriff so sofort, also heutzutage zumindest so direkt auch auf den Migrationsdiskurs so gedacht wird. Oder in Baden-Württemberg ist das oft so. Und interessant war für uns, dass die Praktiker eigentlich mit dem Integrationsbegriff weniger anfangen können als die Betroffenen. Die Praktiker sagen sehr häufig, da hast du recht, die sagen sehr häufig, ah nee, mit Integration, was heißt schon Integration, das ist ja viel zu großes Wort für uns oder irgend sowas. Und dann guckt man sozusagen, ja, aber doch, sie haben doch ein Verständnis und das hat mit ihrem Projekt was zu tun und so weiter. Und es ist eigentlich ein Wort für Partizipation zum Beispiel oder so. Und dann gucken wir nach der Praxis, die sich daraus ergibt. Und unsere Absicht ist, in dem Lauf des Prozesses diese Verknüpfung von einem sehr einschränkenden Integrationsbegriff mit der einschränkenden Praxis wegzukommen und etwas zu machen, was für die Betroffenen selber nützlich ist. Deswegen vermitteln wir bei unserer Nutzeruntersuchung auch den Praktikern dann zurück, was die Nutzer meinen. Nicht als Person jetzt, sondern einfach, was so deren Vorstellung ist. Und das ist das meistens ziemlich anders. Ich habe nochmal, glaube ich, eine Ergänzung zu dir. Du hattest gerade nämlich gefragt, ja, ist das denn nicht reformistisch und so? Ich glaube, was... Also ich meine nicht, dass es das ist, sondern... Oder läuft mir da nicht in Ordnung, dass dieses Vokabular zumindest existiert, oder zum Teil existiert. Mhm. Und was ich halt interessant finde, ist, dass Sie, wenn ich das richtig verstehe, versuchen, sich gerade von solchen ideologischen Festlegungen frei zu halten und da offen auf eine Situation zuzugehen und nicht mehr zu bestimmten schaltlappenmäßigen Vorstellungen davon, dass hier schon was falsch ist. Ja. Aber wo wir schon auch einig sind, ist, dass wir grundsätzlich mit den Nutzerinnen und so und den Projektbeteiligten solidarisch sind. Also wir haben jetzt keinen neutralen Forscherstandpunkt, von dem aus wir das irgendwie jetzt dann auch sehen, sondern das ist dann schon, dass wir. Ja. Und wenn die Nutzer selber sozusagen sagen, wir brauchen einfach nur einen Sprachkurs, und das ist ganz wichtig für uns oder so, dann melden wir das auch weiter und so und sagen, ja, eure schönen Vorstellungen und Programme, die ihr da so habt, das ist ja gut und schön, aber die wollen vor allem auch einen Sprachkurs haben. Also von daher ist auch diese Verknüpfung da zwischen Nutzer und Praktiker, die versuchen wir auch zu fördern. Sagen wir mal. Mehr kann man da nicht sagen, ja. Spielt das dann auch bei der Kompetenzentwicklung eine Rolle? Also insofern, dass man zum Beispiel dann eben fragt, wie das Beispiel mit dem Sprachkurs, was hätten Sie gerne, und das dann in den Kompetenzen mit aufnimmt? Ja, also so weit sind wir noch nicht. Weil wir das bisher getrennt halten. Also die Praktiker haben gesagt, die Nutzer haben gesagt. Und dann versuchen wir da zwar Verbindungen herzustellen für die Praktiker und die Nutzer, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir das dann so auswerten, dass sich daraus dann sozusagen eine theoretische Konstruktion ergibt. Aber eine wesentliche Geschichte ist tatsächlich diese Verknüpfung von Integrationsverständnis und Integrationspraxis. Und die Folgen davon und wie sich das ändert. Das ist eine der Hauptfragestellungen bei unserer Untersuchung. Das finde ich auch nützlich, für die Wissenschaft nützlich, weil normalerweise streitet man sich immer rum, du redest von Integration, ja, das ist doch der falsche Begriff, und dann gibt es aber noch, ich habe einen anderen Begriff von Integration und so weiter. Und das ist dann ein akademischer Diskurs, mehr oder weniger, der von den Betroffenen nicht geführt wird. Und deswegen ist es uns wichtig festzustellen, ja, was haben denn die Leute in der Praxis eigentlich für Vorstellungen von Integration. Die meisten meinen, es wäre ganz verbreitet in der Praxis, dass man die integrieren will, die Ausländer integrieren und so weiter, aber das haben wir ganz selten festgestellt. Mhm. Kaum eigentlich, soweit ich mich entsinne. Ja. Ich wäre mal daran interessiert, wie sozusagen, nehmen wir es mal auf, Verbesserung der Handlungsfähigkeit, was ja mal einer der Anliegen war, und ob man, also ich würde an Handlungsfähigkeit jetzt auf alle Ebenen, also auch mal durch Reflexion halt, sein eigenes Projekt besser praktisieren kann und besser an Zielgruppen bringen kann oder an irgendwelche Medien, würde ja genauso dazugehören. Ich bin da sehr interessiert an diesem, von einem anderen Hintergrund, der halt partizipativ ist, woran dieses in der englischen Sprache, was hat sich halt passend gebildet. Und ich hoffe jetzt, dass das mit der Verbesserung der Handlungsfähigkeit sozusagen ähnlich ist, wie das halt in den Prozess eingebaut ist. Und ich finde das halt interessant, dass das mal den Schritt zum Beispiel der Rückvermittlung als Kooperation. Also ich bin halt immer sehr interessiert, was passiert denn da jetzt? Ja. Wie macht man das? Es ist natürlich nicht so, dass dann ein paar Leute mit Folien stehen und haben gesagt, wir haben jetzt eben ethnografisch das gemacht, wir haben diese Interviews gemacht, das sind die Ergebnisse, dann ist es halt keine Kooperation. Ja. Also fände ich jetzt einfach spannend als Lernprozess bei den Zuhörern, wie würde sich das beschreiben, wenn jetzt mit den Praktikern diese Rückvermittlung als Kooperation stattfindet vor dem Hintergrund der Verbesserung der Handlungsfähigkeit? Mhm. Ja, gibt es erstmal gab es da Schwierigkeiten. Ich kann mich an zwei Fälle erinnern, da kamen wir dann und dann hatten die eine PowerPoint vorbereitet. Und dann haben sie sozusagen gesagt, also unser Projekt, jetzt erklären wir uns Ihnen das und so weiter. Und dann haben sie also die PowerPoint, wollten sie dann durchführen. Und bei einem Fall erinnere ich mich, dass mitten in der PowerPoint hat dann einer von den Praktikern gesagt, komm, jetzt räum das mal weg, das ist doch ein alter Hut, das schreibt man doch in jeden Antrag rein. Reden wir mal wirklich drüber. Also wie es zugeht in dem Projekt. Aber am Anfang haben sie natürlich schon Angst auch, dass sie irgendwie nicht so toll rüberkämen und so. Und in dem Moment dann, wo der sagt, jetzt machen wir das mal, schieben wir das mal beiseite, da findet dann ein kooperativer Austausch statt. Was habt ihr denn jetzt für Vorstellungen? Was sagt euch das Projekt und so weiter? Und dann sagen wir das und dann geht es hin und her und so. Aber vielleicht nochmal, um das nochmal konkreter zu machen, wie wir das jetzt bisher gemacht haben und vielleicht, weiß nicht, wenn es nochmal Ideen gibt, sind wir auch gerade tatsächlich auch noch in dem Prozess offen, dass wir, wenn es da irgendwie noch andere Vorschläge gibt. Also was wir gemacht haben, war eben in den Interviews mit den Gesprächen mit den Projektverantwortlichen oder Beteiligten, versucht gleich während des Gesprächs, im Anschluss an das Gespräch Feedbacks zu geben oder halt mit gemeinsam nochmal was man spannend fand oder wo man irgendwo noch nicht ganz klar weiß, wie damit umgegangen wird oder so. Also um einfach nochmal miteinander zu kommunizieren. Und wir haben dann im Anschluss daran gemeinsam in der Forschungsgruppe uns eigentlich fast alle der Interviews zumindest so nochmal nacherzählt und durchgegangen. Und wir sind auch teilweise nochmal auf die Ton- oder Filmaufnahmen eingegangen und haben reflektiert, was wir jetzt einzeln immer daraus ziehen. Also was fällt uns da spontan so ein oder was kann man für eine Theorie da jetzt sich irgendwo noch ein bisschen dazu bauen. Und die Sachen sind wiederum eingeflossen in ein Feedback, was wir schriftlich gemacht haben. Und das haben wir eben allen Projekten zugesandt, mit wieder der expliziten Aufforderung, dass wenn Ihnen irgendwas daran fragwürdig ist oder wenn Sie mit was nicht einverstanden sind, mögen Sie es uns zurückmelden. So, also da haben wir halt versucht, so gut es geht, mit 60 Projekten da irgendwo den Austausch zu finden. Genau. Ich bin jetzt versucht, auf die hier in den Fallblatt genannten thematischen Schwerpunkte zu beziehen. Also der Punkt 5, der nennt sich politische Kämpfe und Emanzipationen. Dann kommt da so Zitate vor, dass du ein bisschen zusammengehörst. Wie ist die Veränderung der Verhältnisse, also machen wir das Projekt nach realistischen Verhältnissen, denkbar? Und dann heißt es noch, ging es darum, den Begriff der Emanzipation zu entfalten. Spielt das in Ihrer Arbeit irgendwie eine Rolle? Oder doch. Aber das ist organisatorisch, aber dass diese Veranstaltung nicht im Strang Emanzipation, sondern im Strang Wissenschaftsgeschichte und Erkenntnistheorie stattfindet. Mhm. Und nachdem sozusagen sich die Geschichte betrachtet wurde, die Erkenntnistheorie betrachtet wurde, von uns, die Organisatoren innen dieses Stranges, gedacht wurde, dass auch ein paar Veranstaltungen zeigen sollen, wie denn jetzt mit den ganzen formulierten Ansprüchen aus den erkenntnistheoretischen Überlegungen umgegangen wird, wie diese übersetzt werden können in die Praxis. Und das hier ist jetzt quasi die Vorstellung, wie denn diese Standards, die kritische Psychologie, die Ansprüche, die sie stellen, umgesetzt werden können. Also das ist okay. Das war ja meine Frage. Es ist ja so, gerne spricht man darüber, die Verhältnisse müssen sich ändern und am besten über irgendeine Art von revolutionären Prozess oder irgend sowas. Aber in der Wirklichkeit sind die Brötchen kleiner gebacken, ohne dass auf die Emanzipation verzichtet wird. Weil wenn es eine Gruppe gibt von Migranten, die nicht anerkannt wird, die sozusagen Schwierigkeiten hat in ihrem Umfeld. Und wenn die jetzt Strategien entwickeln, wie sie ihre Situation so verbessern könnten, dass ihre Handlungsfähigkeit gestärkt ist, dann ist es auch für die Leute selber ein Prozess der Emanzipation. Ja, ich verstehe das ja auch so, ja. Weil ich gehe ja schon aus, dass sowieso keiner weiß, wie man so eine sogenannte Revolution überhaupt machen kann. Ja, genau. Das hat es ja nie geklappt. Also, ja. Ich habe keine Lust mehr. Aber das Vokabular bleibt zu stark in dieser Weise erhalten. Und das finde ich so etwas, wenn man nur so froh ist, wenn man bestimmte Sachen hat, ein bisschen irgendwo in der Vergangenheit stehen geblieben und man versucht, die dann wirklich auf einem Level zu diskutieren. Ich glaube, das ist eine andere Diskussion sozusagen, als die sich, finde ich, als ein Projekt der Technik. Also wir haben ja vorgestern, glaube ich, ein Podium auch dazu gehabt. Ich glaube, das führt uns in eine andere Richtung, die Debatte. Ich versuche jetzt halt zu bestätigen, was ich hier erzählen würde, als Self und Tod. Also. Ja. Also vielleicht ist aber klar geworden, dass das dass Emanzipation nicht, dass man nicht, wir nicht sagen, das ist ein Begriff aus der Mottenkiste, den wollen wir nicht mehr oder so, sondern wenn man den runterbricht auf konkrete Lebenslagen, dann ist das ein sehr wichtiger Begriff, weil es nicht um Anpassung geht sozusagen in Bezug auf die Migranten oder so, sondern es geht um Unterstützung ihres eigenen ihrer eigenen Handlungsfähigkeit und ihrer Handlungsmöglichkeiten. Selbstständig. Ja, genau auch. Ich weiß nicht, inwieweit, also ich hätte das jetzt genauso unterstützt, wie das diskutiert worden ist, da muss man das auch nochmal richtig, Emanzipation fängt halt nicht damit an, dass auf irgendeinem großen Platz, in einer irgendeinem großen Riesenhauptstadt, aus dynamischen Prozessen, die ist ja auch nicht immer so ganz klar sind, dann irgendwie 200.000 Menschen protestieren, also dann in allen Medien, und aber ne, 6 Monate später redet dann dummerweise doch keiner mehr davon, dass es doch nicht zur Revolution gekommen, sondern eben, also das finde ich auch, erstmal ganz ehrlich gesagt, als jemand, der blöd ausgedrückt eher aus so einer mittleren bevorzugten Schicht kommt, bei uns wird immer total viel Wert drauf gelegt, die individuelle Entwicklung und dass man alles lernen und gestalten machen kann, so intellektuell, also künstlerisch, hole mich ab. Aber wenn es dann um Einwanderer geht oder so, dann muss es gleich eine Revolution sein. Wenn die dann, also sozusagen, und mir war wichtig, dass dieses Element sozusagen einmal eben auch in diesen kooperativen und kollektiven Prozessen stattfindet, also dass sowohl die individuelle Handlungsfähigkeit auch in was immer das jetzt wie Gemeinschaften ist, der Begriff von Reform, in Auseinandersetzung jetzt mit dem Problem der Integration anders zu sein, aber trotzdem, da ich jetzt ja hier bin, also anders und ähnlich, und wie vermittelt man das, und was sind dann, also ich finde, dieser Begriff der emanzipatorischen, der kollektiven Emanzipation, auch nochmal ganz wichtig, und wo, das wäre ja ganz schön zu gucken, geht da was oder nicht, aber ich wäre auch ganz dankbar, wenn eine Sache nicht nur dann erst als kritisch gewürdigt wird, wenn eben wirklich die Medien der Welt drauf gucken oder so, keine Ahnung, und sagt, da ist jetzt ein revolutionäres Potenzial drin, weil das sind jetzt so und so viele 100.000 und die schreien alle, ihr müsst weg und wir wissen noch nicht, was wir wollen, aber ihr müsst vorweg. Michael hat sich gemeldet, aber vorhin wurdest du noch unterbrochen. Wolltest du was sagen? Ach, nee, mich hat das die ganze Diskussion daran erinnert. Ich hatte vorher eine Entwurfseinstellung, wie man kritische Philologie in die Knie bringen kann, aber das ging halt los mit so einem Rechtszitat, und da meinte halt irgendwie, einerseits muss man halt die Klugheit haben, seine Brötchen zu verdienen, gleichzeitig erfordert es auch die Klugheit, irgendwie zu kritisieren, dass man überhaupt die Brötchen sich verdienen muss, anstatt sie einfach zu bekommen. Und es erfordert aber eben auch die Klugheit zu verstehen, dass man erstmal die Brötchen sich verdienen muss, weil man sonst nämlich verhungert. Und dann nehme ich diese Kritik auch gar nicht aus dem Sinn. Das ist nur dafür eingefallen. Also ist auch der Versuch, das Problem der Emanzipation tiefer zu hängen sozusagen, und gleichzeitig, was ja in der kritischen Psychologie eine sehr wichtige Geschichte ist, gleichzeitig zu kapieren, dass in jeder verallgemeinert oder jeder Handlungsfähigkeit, die in Richtung auf verallgemeinert geht, ein restriktives Moment trotzdem drin ist, weil es halt in unserer Gesellschaft stattfindet. Also es ist nicht so, dass man dann sagen kann, also dieses Projekt, das zielt auf allgemeine Handlungsfähigkeit, aber dieses da, das ist restriktiv und so. Also es geht nicht, sondern es gibt überall, bei jedem Projekt gibt es sozusagen Sachen, wo wir denken, oh, das mit Emanzipation hat das wirklich gar nichts zu tun oder so. der versucht nur seinen eigenen Vorteil zu und so weiter, so Sachen gibt es schon, aber nur seinen eigenen Vorteil stimmt meistens auch nicht, sondern so eine widersprüchliche Geschichte, wo man dann sieht, ja, was kann man unterstützen, was kann man nicht unterstützen. So sieht das aus. Ich fiel gerade ein, dass in Griechenland ja die Leute auch auf den Plätzen waren, weil die Infrastrukturen zusammengebrochen sind, unter anderem die Projektstrukturen im Bereich Psychologie und Medizin zum Beispiel. Aber ich wollte eigentlich noch was ganz anderes. Ich wäre noch sehr gespannt auf die Datenauswertung, wie ihr das macht, weil ich finde das total attraktiv, wenn ihr gerne in so einem Projekt mitarbeiten und hätte aber totale Angst, in den Datenfluten zu ertrinken. Und ja. Genau, habt ihr schon einen Plan, wie ihr das, wie ihr das geht? Ja, 35 Minuten weiter. Ja, haben wir. Machen wir die nächste Folie. Die leider. Ganz kurz, da war ja noch eine Meldung. Ich hätte eine Frage zu dem Punkt, wie ihr, sagen wir mal, die Methode, die ihr anwendet, ist ja auch so, dass ihr, sagen wir mal, beteiligt und rekonstruieren lassen lässt, was ihre Vorstellungen von Integration sind. Ja. Und wie geht man mit sowas um, sagen wir mal, wenn die, sagen wir mal, die Vorstellungen der Beteiligten relativ divergierend sind von eigentlich eigenen emanzipatorischen normativen Vorstellungen, wie man sich Integration denkt. Also ihr habt ja beschrieben, euer Integrationsverständnis ist Vergesellschaftung von so einer Dimension in Anführungszeichen. Man könnte ja auch, also es kann ja sowohl manchmal positiv sein, dass die noch weitergehende emanzipatorische Vorstellungen haben, aber es können ja auch so, keine Ahnung, Dümmelkrachenverein oder sowas, der dann sagt, wir wollen, dass die Leute richtige Deutsche werden und dass die deutsches Bier essen und dass die richtig Deutsch können. Und wenn die das nicht machen, dann sind es irgendwelche, ne, so soziales. Und wie geht man mit dem um? Also macht man da eine Diskussion dazu oder thematisiert man das selbst oder versucht man dann trotzdem dann natürlich implizit auf die emanzipatorischen eigenen Vorstellungen hinzuwirken? Nee, sondern wir sagen, ja gut, das ist eine Vorstellung von Integration. Jetzt gucken wir mal, was du machst. Also was macht dieses Projekt? Inwiefern entspricht dieses Projekt dieser Emanzipationsvorstellung? Und erst dann ist praktisch die Diskussion darüber möglich, ob das für die Betroffenen einen Nutzen hat. Also das ist schon für uns immer ein Kriterium, ob für die Leute selber, auf die sich die Projekte richten, ob die damit irgendetwas Sinnvolles anfangen können. Und wenn es so wäre, dass die sagen, ja, die sollen sich integrieren und so weiter, und deswegen haben wir einen Sprachkurs gemacht und so, und dann stellen wir fest, ja, die neu gekommenen Migranten wollten einen Sprachkurs haben oder so, dann stellen wir fest, ja, der Sprachkurs ist nicht die Antwort auf diese Vorstellung oder so. Und das können wir dann schon diskutieren. Also aber immer im Zusammenhang die Auswirkungen oder die, was bedeutet das für die Praxis, wenn der Integrationsbegriff so ist. Es gab schon ein Projekt, da haben wir lange drüber diskutiert, aber es hat sich dann im Nachhinein doch als anders vorgestellt, aber es hat sich erst so dargestellt, dass da irgendwelche Leute, glaube sogar aus Afrika stammend, noch nicht allzu lange hier oder so, und hieß es, ja, die sollten halt in die schwäbische Trachtenkapelle aufgenommen werden. Dann wäre es mit der Integration gut. Hat sich dann aber ein bisschen anders dargestellt sozusagen, aber trotzdem, das war erstmal schon so ein bisschen ein Schock. Naja, da ist halt dann auch immer spannend, welche Zielgruppe damit dann eigentlich erreicht wird. Nämlich wenn dann zum Beispiel so ein Trachtenverein oder also einmal gibt es so einen ländlichen Kreis, Landkreis, der halt dann sein Rotes Kreuz, seine Blasmusik und die Feuerwehr, die Freiwillige, öffnen möchte, weil da noch irgendwie ein Nachwuchsmangel und einfach Interessenmangel besteht und halt die, glaube ich, ziemlich ausschließlich von schwäbischen Dorfbewohnern irgendwie rekrutieren bisher. Und da ist dann spannend, so die richten sich natürlich an jetzt die Migranten irgendwie in ihrem Landkreis, aber gleichzeitig passiert ja dann auch was mit den jeweiligen Vereinsstrukturen selber. So. Und das ist dann auch nochmal ganz spannend zu gucken. Also dann ist die Intention zwar die eine, aber was ist so die Auswirkung? So. Das ist schon spannend. Und das ist dann eigentlich eine ganz gute Geschichte, wie wir dann festgestellt haben. Also nämlich die einflussreichsten Verbände setzen sich für Migranten ein. und wollen, dass Migranten aufgenommen werden. Und gleichzeitig ist es aber eine Region, wo die Rechten auch rassistischen Tendenzen zunehmen. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte, dass in dem Moment die Hauptvereine, die das Sagen haben, sozusagen sagen, nein, wir wollen, dass da Migranten aufgenommen werden. Ja, gerade die Feuerwehr ist immer so eine Einflugschneise für rechte Gruppen und so, hauptsächlich deswegen, weil sie eben nicht eine Uniform anhaben, sondern deutsch sein wollen und so. Also von daher, diese politische Geschichte, die kommt schon immer mit rein. Auch in der Weise, was weiß ich, eine völlig harmlose Geschichte mit, wie hieß das in Göppingen, da das Schreibwerkstatt, ja, wo sich Leute einfach mit Migrationshintergrund ihre Geschichten aufschreiben und so weiter. Und dann denken wir, Geschichten aufschreiben, das bringt die vielleicht auch nicht weiter oder so, aber es bringt sie biografisch weiter, ist klar, weil sie Biografie. Und dann sagt aber eine, ja, dann sitzen wir da zusammen und jetzt am Wochenende soll wieder so eine Demo sein von den Rechtsextremen. Aber da sind wir auch dabei. Da werden wir uns dagegen stellen. Das war dann ganz deutlich, dass die also nicht nur in der Schreibwerkstatt sind, sondern dann auch einen übergeordneten Gesichtspunkt haben. Okay. Jetzt haben wir dieses, das habe ich deswegen jetzt aufgeführt, weil es hieß, ja, und wie macht man das denn? Und es wird schon gleich ziemlich kompliziert, wie man sieht. Also das Projekt ist nicht so, auch deswegen nicht so einfach, weil man nicht einfach auf voll ausgebildete Sozialwissenschaftler zurückgreifen kann. Weil wir sind ja, wie gesagt, mehr Leute als nur wir drei. Und deswegen gibt es dann da auf der rechten Seite gibt's dann auch Seminare, wie man sieht. Seminare im Sommersemester 13, im Wintersemester 13, 14, im Wintersemester 14, 15 und so weiter. Und in den Seminaren, das sind Selbstqualifizierungsseminare. Da überlegen wir, wie funktioniert, was ist mit Integration, so inhaltlich, was ist mit Focus Group, was ist das für Methode, wie macht man das, das übt man dann auch und so weiter, dass man die Leute nicht überfährt und wie schafft man es, dass der Prozess in Gang kommt, obwohl eine Kamera auf dem Tisch steht und so weiter. Also das heißt, das sind so schon einfach nur die Zusatzaufgaben und dann gibt es Workshops, die dann durchgeführt werden, müssen auch, und das ist auch sehr günstig. Es gab einen, das war ein Projektträgertreffen in St. Georgen. Ja. Das hat mich also wirklich, fand ich grandios. Mitten im Schwarzwald, in einem kleinen Städtchen, wo man denkt, oh, da sind wahrscheinlich die Deutschen unter sich oder so, da gab es dann Asylbewerberheim. Und das haben sie nicht, wie das üblich ist, dann irgendwo im Wald versteckt oder so, sondern neben am Rathaus. Bewusst. Also ein Gebäude neben am Rathaus, da sind die Asylbewerber drin. Und die Tagung, die wir nicht mitgestaltet haben, aber hatten wir schon einen Einfluss drauf auch, die hieß dann Flüchtlinge willkommen. Das ist natürlich, das ist fast ein Affront, Flüchtlinge willkommen. Kommen dann alle zu uns und was weiß ich was und so. Also das geht ganz gegen den herrschenden Diskurs. Und die Flüchtlinge waren auch auf der Konferenz dabei. Also nicht, dass sie eine große Rolle gespielt hätten, weil die meisten konnten nicht so besonders gut Deutsch oder so. Und dann haben sie immer dargestellt, ja, wie machen sie dieses Projekt mit den Flüchtlingen, sodass sowohl die Gemeinde was davon hat, als auch die Flüchtlinge was davon haben. Wie kann man da so eine Win-Win-Situation gestalten und so weiter. Und das war sehr spannend. Das haben wir natürlich auch dann dokumentiert und so. Und das wäre auch eine Geschichte, wo man Aspekte daraus auch weitervermitteln könnte, in der jetzigen Situation, wo es überall für Flüchtlinge Heime und so weiter und Unterkünfte aufbauen wollen müssen. Na gut, das nur so nebenbei. Man sieht dann sozusagen, es gibt eine summative Forschung, das habe ich schon erklärt, mit Freiburg an drei Punkten. Und dann gibt es da sieht man dann auch, hat sich das Integrationsverständnis geändert. natürlich nur, ein paar Fragen dazu oder so, aber trotzdem kann man es feststellen und qualitativ auch, dieses Begleitforschungsding ist das Größte, das sieht man dann auch. Projektbesuche, Interviews, Focus Groups, kontinuierliche Auswertung und Abschlussbericht. Und die Auswertung, die funktioniert so, weil das vorher gerade angefragt worden ist, wie kann man sowas auswerten? Sage ich nur einen Satz dazu noch? Oder war das ihr auch, geht das ja auch in die gleiche Richtung? Ja, so einen kleinen Schritt zurück. Also, das bleibt gut. Und einen kleinen Schritt zurück. Ja, das wäre besser, dann den Schritt erst zurückzumachen. Ja, was hat die bewegt quasi? Was nur die Grundsituation, was für ein Profilziel, das sind einfach die Programme integrieren, dann schreit unser Verkauf von, weiß nicht, Schwarzwald-Kuckucksuhren, das Das kann unwertvoll sein. Wir nicht, das haben wir nicht gefragt, vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber was schon da eine Rolle gespielt haben mag, vermutlich ist, dass dort starke soziale Netzwerke sind in der Stadt, die davor schon auch da waren, zwischen den verschiedenen Ehrenamts- oder ja, Vereinen, soziale Träger etc. Und irgendwo dort sich ein günstiger Zeitpunkt ergeben hat. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie durch ein paar Leute initiiert gewesen, durch diese eine Werkstatt, also so eine soziale Treffpunkt-Netzwerk-Werkstatt, die eben am Rathaus direkt angesiedelt ist, die dann sich gesagt haben, wir wollen jetzt Einbezug von den Geflüchteten oder von den Asylbewerbenden da in dem Haus. Das ist einmal, glaube ich, so ein Ding. Und das hat noch viele andere Faktoren, glaube ich, die auch das schon besonders machen dort in der Stadt. Aber ich glaube, dass dieser soziale Netz dort stark war, hat schon aus, als glaube ich auch zumindest hervorgehoben. Ja, und das Netz hat, diese Netzwerke, die bauen alle auf bürgerschaftlichem Engagement auf. Und natürlich war dann die Erwartung, dass sich die Flüchtlinge daran beteiligen. Und dann wurde gesagt, gut, wir sind bürgerschaftlich engagiert. In dem Zusammenhang werden wir auch mit den Flüchtlingen was machen. Sprachkurs, weiß ich nicht, was alles, Musikveranstaltungen und so weiter. Aber gleichzeitig setzen wir auch auf deren bürgerschaftliches Engagement. Also die sollten sich auch engagieren und wir gucken dann, was könnten die machen, als Ausgleich für das, dass wir auch was machen. Oder so. Und das lag eigentlich ziemlich nahe. Und das hätten sie, und sie waren sich sicher, wenn sie das so machen würden, was gehen uns die Flüchtlinge an, haben sie selber einen geringeren Gewinn, wie wenn sie das über diese Win-Win-Situation machen. Und damit, weil dann alle sehen in der Kleinstadt, dass die ja was Sinnvolles machen hier, haben die rechten Kräfte sozusagen weniger Angriffsmöglichkeiten dabei. Macht schon was aus. Wir haben das auch ziemlich kritisch. Also das war eins der Projekte, die wir auch am längsten und kontrovers diskutiert haben. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, die einerseits dann gut sind, eben Ehrenamt und auch Betätigung für die Geflüchteten, die sonst einfach nur rumsitzen dort und in ihrer Zeit absitzen. Aber dann gleichzeitig ist es auch irgendwo so ein komische Vorderhaltung, macht mal was und so. Also haben wir auch lange diskutiert irgendwo und sind da auch noch nicht abschließend. Also da lassen wir uns auch auf die Meinungen von den Leuten dort vor Ort noch ein und werden das sicher noch mal mehr noch hören von ihnen. Das hört sich richtig interessant an. Nicht nur die Bereitschaft, quasi noch aufzunehmen, die eigentlich das Privat, sondern auch die Bereitschaft, quasi auf den Bürger zu sehen. ist auch noch mit, wenn man quasi die jetzt rumbleibt, die ist ja auch ein ganz enormer Schritt. Nicht nur quasi Arbeit als Bürger anzusehen, sondern auch Bekannte. Aber man muss, also damit es nicht zu positiv rauskommt, als wäre es so ein Leuchtturmprojekt oder so, es ist so, die Flüchtlinge waren praktisch ausschließlich Tamilen. Die Tamilen haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr freundlich auftreten. Das macht schon mal was aus. Die waren halt alle, ich glaube, die kamen alle aus ähnlichen, also waren alle zwischen 20 und 30, männlich und haben sich davor vermutlich auch schon irgendwo gekannt, haben halt Netzwerke untereinander gehabt und so. Das stimmt, also das stimmt halt, irgendwas hat damit zu tun, nehmen die da an, das ist meistens, wenn es Genau, spielt dann Religion auch eine Rolle? Es kann sein, weiß ich gar nicht genau, aber kann ohne weiteres sein. Also es gibt verschiedene Komponenten und das, da gilt wieder das, was ich vorher gesagt habe, diese Verknüpfung von restriktiver und verallgemeiner Handlungsfähigkeit. Also die haben dann auch ihre eigenen Nutzeninteressen sozusagen, die vielleicht gar nicht so toll sind, müssen den ganzen Tag immer auf alle positiv zugehen, sobald die, was weiß ich, jemand ausrastet von den Flüchtlingen, kann die Stimmung kippen in dem Ort, das würden sie wohl auch wissen und so weiter. Also es deswegen geht es uns nicht darum, sozusagen einfach nur, was das Positive herauszustellen. Also Ehrenamtsleute, die halt irgendwo so die Schulküchen zum Beispiel gemacht haben oder die irgendwelche Nachbarschaftshilfen angeboten haben und solche Dinge. Also so ein, die haben halt dort eine Wirkstatt, heißt das glaube ich, genau, wo die sich treffen können und da sich irgendwie austauschen und so. Und das ist halt so ein Ehrenamtsnetzwerk, was eben von der Stadt gefördert wird. So, das ist ja auch nicht in jeder Stadt so, dass da irgendwie Ehrenamt ist. Ja, ich glaube, so eine Geschichtswerkstatt haben sie auch noch mit den Flüchtlingen. Also ja, ich glaube, sie hatten haben viele Pläne auch und haben halt auch gemerkt, wo sie an Grenzen stoßen. Also ganz klassisch, sie können halt nicht verhindern, dass dann doch der liebe Tamile, den sie jetzt so ins Herz geschlossen haben, übermorgen abgeschoben wird. So. Aber dadurch, dass sie einen Bezug herstellen, ist schon mal, also kommt das alle 5 Wochen in der Zeitung irgendwas über die Situation dort und es wird einfach viel, viel mehr im Stadtgeschehen irgendwie auch thematisiert. Mhm. Ja. Ich würde gerne nochmal insistieren, also weil ich will gerne noch was für die Auswertung wissen. Ja. Wir müssen also mit unserem Fußball mal umzugehen mit dem Ton. Ja, aber über die Auswertung wollte ich nur noch was sagen und dazu werden wir auch ein Beispiel zeigen. Sollen wir deins zeigen? Wie? Sollen wir deins mal zeigen? Weil ich glaube, 2 schaffen wir nicht mehr. Machen wir deins jetzt ein bisschen länger. Ja. Okay. Also, und dann machst du erstmal auf Stopp. Genau. So. Also über dieses Projekt, mit dem war ich befasst und ich habe die Aufnahme auch gemacht und so. Und da könnte ich ewig lang erzählen, weil ich da schon 3-mal dort war oder so, nicht 2-mal. 2-mal war ich dort und kenne die Leiterin auch, die man jetzt da hier sieht. Die hat eben bei unserem Institut studiert. Also von da und bei mir Diplomarbeit gemacht und so, also von daher ist das natürlich schon eine andere Beziehung als in manchen anderen Projekten oder so. Aber was ist das Wesentliche jetzt dran? Das Wesentliche ist, und weswegen wir das hier auch ausgewählt haben, es handelt sich um eine Gruppe von russischsprachigen Menschen. Ein Teil davon ist wirklich russische Staatsangehörigkeit. Und der Teil sind Aussiedlerinnen und Aussiedler. Und die sind in einem kleinen Ort, nicht im Schwarzwald jetzt, sondern da an der Donau unten, Mengen. Und und wollen da irgendwie Fuß fassen in dem Ort. Ist nicht so einfach in so einem schwäbischen Ort. Als heutzutage, jetzt gerade in der Situation, noch schlimmer, als russischsprachige Fuß zu fassen. In irgendeiner Weise sich zu beteiligen an der städtischen dieser Stadt, soweit ich weiß. Also ist so zwischen Dorf und Stadt. Und sich daran zu beteiligen, das ist nicht so einfach. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich lerne schnell bestimmte Sachen, möglichst auf Schwäbisch oder so, und versuche da dann irgendwie nicht mehr aufzufallen und kann dann auch ein bisschen mitmachen oder so. Oder ich betone, dass ich russischstämmig bin. Und Sie haben den zweiten Weg gewählt. Sie betonen, dass Sie russischstämmig sind. Und Sie haben sich zusammengeschlossen, um in der Gemeinde als russischstämmige Fuß zu fassen. Und das ist sozusagen Ihre eigene Vorstellung von Integration, nämlich wir machen so lange weiter, bis wir akzeptiert werden. Und Sie tun auch alles, um akzeptiert zu werden in der Gemeinde. Und die Leiterin selber ist auch, ist eine Spätaussiedlerin sozusagen, und die hat das ins Leben gerufen und ist von daher auch ein Teil dieser Gruppe. Aber ist die zentrale Figur dabei. Und da gucken wir uns jetzt den Ausschnitt an, da sage ich mal ein paar Sätze dazu, was das jetzt für die Auswertung dann bedeutet. Hier waren so die Öffnungsfenster, so irgendwie, wenn das auch so gut guckst, so kleine Öffnungsfenster, wo die Leute auch, die zu Hause, die sagen, naja, ich bin zu Hause, mir ist langweilig oder ich traue mich nicht, ich werde nochmal was, dann holen wir zu uns und durch diese Projekte, dann haben sie auch da. Dann haben sie, ja, die kommen einfach und die können da auch mitwirken, auf diese Gemeinde oder auf andere Gemeinde, wie auch immer. Und da haben sie dann diese Selbstständigkeit oder Selbstwertgefühl drauf. Ja. Also das denke ich, das ist der Obst, was ist das bei uns gemeinsam mit Integration und unserem Projekt. Da sind wir ein bisschen hinausgucken. Als letztes würde mich interessieren, was, wenn man selber darüber nachdenkt, was war der Nutzen für jede Einzelne? Also bei dieser Mitarbeit, was ist der Nutzen? Ich bin ganz anders jetzt wie früher. Manche kommen mir und wie sind die? Ich habe immer Angst, sagen wir da, ich bin wie ein Maus so. Aber genau, schüchtern ein Mäuschen. Ich bin jetzt ganz anders und schön, ich weiß es nicht, aber mit Leuten reden und wir immer haben Glück, ja. Alle zusammen Glück. Ich weiß nicht, aber das ist so super. Freude und genau. Das irgendwas schaffen selber, gell? Ja. Wir werden auch anerkannt, werden auch integriert mit unserem eigenen Zeug. Wir sollen uns nicht anpassen oder verstellen, sondern wir machen das, was uns Spaß macht. Ja. Und dadurch werden wir auch irgendwie akzeptiert. Ja. Und wir alle haben Verständnis. Ja. Irgendwas Problem, gibt es Probleme. Ja, da kriegst du Schutz einfach. Ja. Julia immer von allem Wir Unterstützung voneinander. Genau. Da braucht es schon keine Beratungsstelle, ich habe schon eine eigene. Wir haben selbst hier. Okay. Also ein paar kleine Ausschnitte dabei. Erstmal die Forschungssituation. Ich bin ja der Interviewer sozusagen, aber ich bilde mir ein, dass ich nicht die besonders negativ beeindruckt habe sozusagen. Also dass sie jetzt da versuchen, mir zum Gefallen zu erweisen oder irgend sowas. Sondern die unterhalten sich, wie sie sich auch sonst unterhalten. Das ist ein Treffpunkt von dieser Gruppe und die trinken Kaffee zusammen, unterhalten sich, planen die nächsten Aktionen, wie sie sich im Dorf irgendwo präsentieren können, und sei es auf dem Weihnachtsmarkt oder sonst irgendwo. Also sie versuchen sozusagen in die Öffentlichkeit dieses Ortes reinzukommen mit allen möglichen Ideen, Kindertheater und so weiter, alles Mögliche, was ihnen einfällt, was ihnen selber Spaß macht. Und man hat auch gesehen, also hier bei dem Ausschnitt nicht so stark, aber die sprechen untereinander, sprechen sie so Mischmasch, Russisch und Deutsch. Wenn ich nicht dabei bin, dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Russisch oder so, aber die haben sozusagen nicht den Anspruch, wir sind Deutsche und wir wollen und so weiter. Sondern sie wissen genau, dass in Bezug auf Russen es ganz bestimmte Vorstellungen gibt, die zum Teil negativ sind. Und sie wollen auch, dass sie auf Dauer gesehen als Russen oder Russischstämmige Fuß fassen in der Gemeinde. Und das haben sie auch schon ziemlich gut hingebracht. Also natürlich, dann gibt es die Schwierigkeit, dass dann andere sagen, ja, und wo bleiben jetzt die Türkischstämmigen und so weiter, und dann laden sie die ein und müssen gucken, wie sie damit miteinander zurechtkommen und so weiter und so fort. Aber jetzt von der Auswertung her als letztes sozusagen. Wie kann man solche Gespräche sozusagen, wie kann man sowas auswerten? Das funktioniert so, dass wir, also erst guckt sich der das ganze interviewt hat, guckt sich das Produkt selbst an. Das hier geht da eine halbe Stunde ungefähr. Das guckt man sich von vorn bis hinten an, stoppt immer dazwischen, macht sich Notizen und so weiter und überlegt dann, ja, was ist jetzt das Charakteristische daran. Das, was ich vorher gesagt habe, das war mir von Anfang an nicht so klar. Ich habe daran gedacht, ja, aber es geht doch um Integration, aber die wollen doch nur Russen sein und bleiben oder so. Und dann haben wir auch überlegt, ja, hallo, da habe ich eine bestimmte Integrationsvorstellung anscheinend, die ein bisschen daneben ist oder so. Und jetzt müssen wir mal gucken, geht sowas überhaupt? Also was heißt es überhaupt, dass jemand seine Besonderheit beibehalten will und trotzdem Teil dieser Gesellschaft sein will? Und so. Und das ist eine grundsätzliche Frage. Da gibt es auch noch extremere Fälle, wo dann die Leute sagen, sie sind nur Diaspora, das heißt, sie wollen überhaupt nichts mit der deutschen Gesellschaft zu tun haben und so weiter, sondern nur ihre Kultur bewahren, und das ist schon schwierig genug und so. Das ist hier nicht der Fall, sondern die möchten tatsächlich Fuß fassen in der Gemeinde und akzeptiert werden, und gleichzeitig haben alle eigene Motive wieder. Nämlich, ich war die eine, die mittlere da, die sagt, ich war so ein kleines Mäuschen, ich habe mich nichts getraut und so weiter, aber jetzt in der Gruppe bin ich aufgeblüht, ich habe mich geändert und jetzt traue ich mich auch, das sagen auch noch andere dann dabei, jetzt traue ich mich auch in der Öffentlichkeit mit meinem schlechten Deutsch trotzdem was zu sagen. Und so, das ist sozusagen eine Verbesserung der eigenen Handlungsfähigkeit, die sie mit Hilfe dieser Gruppe dann erreichen. Gleichzeitig wissen sie aber, dass sie einfach nur mit der Forderung, akzeptiert uns endlich oder so, nicht weit kommen, sondern wenn sie Kindertheater aufführen und das kommt an, oder wenn sie auf dem Markt dann Pelmeni verkaufen oder so, also so russische Gerichte, und die Leute stellen fest, ah ja, das schmeckt doch und so, dann sind sie ganz glücklich, dass sie nicht abgelehnt werden. Sozusagen, sondern dass manche sagen, oh, das fand ich jetzt aber ganz gut und so. Das sind sie natürlich auf sowas angewiesen. Ja. Ich hätte noch mal eine Frage, also naja, ist ja auch zur Auswertung, aber zur Relation von qualitativen und quantitativen Daten, ob da irgendwie vielleicht auch strategische Überlegungen da sind, wie man das aufbereiten kann. Also wirklich bin ich sehr pragmatisch. Also wir denken, dass im Vordergrund dieses Qualitative steht und das Quantitative nach dem Verallgemeinerungsmodell funktioniert. Weil wir den Fragebogen so konstruiert haben, nachdem wir schon viele Gespräche geführt hatten. Und dann wusste man schon, ah ja, es geht ums Integrationsverständnis, was gibt es da für verschiedene und so in den Projekten, und die haben wir dann aufgelistet, Fragen daraus konstruiert und so. Und von daher hat es keinen selbstständigen Stellenwert. sondern ist eine Ergänzung. Und damit erreichen wir auch eine bestimmte Verdichtung, dass man nicht ewig lang immer Szenen vorführen muss und so weiter, sondern dass man sagen kann, es gibt 5 Integrationsverständnisse, die wir gefunden haben und die korrespondieren mit der Art von Projekten. Also in der Weise hoffen wir, wir sind noch nicht so weit, in der Weise hoffen wir, dass wir die Datenflut da irgendwie auf die Reihe bringen. Also vielleicht kann ich kurz sagen, warum ich diese Frage stelle, weil ich auch teilweise sozusagen in Projekten drin, wo dann wir das drinsteht und das wird evaluiert. Und dann müssen wir das evaluieren. Und ich habe nicht immer das Glück, dass ich sozusagen nicht bewerten kann, sag ich mal. Es gibt eindeutig Dinge, die halt als Maßgabe gelten. Und quantitativ wird natürlich immer auch sozusagen als Parademaßstab gesehen und es gibt ja den Spruch Zahlen nicht. Also hat das auch Wirkung sozusagen auf die Kommunikation nach außen für euch jetzt? Seht ihr das da strategisch oder ist es wirklich nur datenmännisch und pragmatisch? Also es gab schon Untersuchungen, nicht hier jetzt oder so, es gab schon Untersuchungen, wo wir, vor allem im gewerkschaftlichen Zusammenhang, wo wir einen Freibogen machen mussten. Weil die gesagt haben, wenn kein Freibogen da ist, nichts Quantitatives, dann ist es nichts und so. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir auch einen Freibogen. Und da gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, des Qualitativen und Quantitativen. Also nur Freibogen, sowas machen wir nicht. Sondern immer in der Methodenkombination. Und der dient auch nur einfach damit, dass wir nochmal einen zweiten Blick drauf haben. Eigentlich. Und das ist halt ja. Wie sieht das denn konkret aus? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn Sie in meinen Augen versuchen, die Rolle zu übernehmen, den Prozess, der innerhalb dieser Gruppierung stattfindet, optimal zu unterstützen, wie wird das geklappt hat oder nicht geklappt hat? Quantitativ ist hat einen sehr geringen Erkenntnisstatus sozusagen dabei. Und es ist eher so, wir beobachten qualitativ, dass sich an dem Projekt einiges geändert hat. Und dann denken und haben den Eindruck qualitativ, dass sich damit auch die Integrationsvorstellung der Gruppe geändert hat. Also was weiß ich, es gab Gruppen, die reden dann von den Ausländern, das machen sie dann nicht mehr oder so. Und die haben offenbar zur Differenzierung gefunden und so weiter. Und das kann man quantitativ das abbilden, weil man dann sieht, dass sich die vielleicht, ich weiß es ja noch nicht, dass sich die Integrationsvorstellungen verschoben haben. Von einem starren Integrationsbegriff hin zu einem, weiß ich nicht. Also um das aus dem Fragebogen rauszunehmen, wir hatten einfach verschiedene Items, ich glaube 15 oder so, mit so Sätzen, die wir einfach mal so als verschiedene Integrationsverständnisse so formuliert haben. Also haben halt so Integrationsverständnisse überlegt, irgendwie eher halt sehr weit gefassten oder einen sehr zum Beispiel Integration ablehnenden das Verständnis unterschiedlich und dann eben die Sätze nach Stimme zu und Stimme gar nicht zu eben die Leute dann ankreuzen lassen. Also beispielsweise ja, wir finden die Integration besser oder auch nochmal? Ja. So, meinetwegen so fragenbogenmäßig. Ja, Fragebogen. Das Statement abgeben kann, ja, ich finde in dieser Situation jetzt besser aufgehoben, wissen, das hat mir geholfen und so weiter. Ja. Sowas gibt es auch, aber das, was wir gerade gesagt haben mit dem Integrationsverständnis, das sind wirklich Skalen, 1 bis 6, und man kann mal ankreuzen. Stimme sehr zu, Stimme kaum zu, Stimme gar nicht zu und so. Und wir gehen sogar so weit, dass wir dann Faktorenanalyse machen und gucken, bei diesen 15 Items fallen in 3 Faktoren, wie sind die Faktoren dann benennbar und so weiter. Also da haben wir keine Scheu davor, solange es koordiniert bleibt mit dem Qualitativen. Ja. Und und das eindeutig die Hauptfokus. Ja, ja, und das macht auch die meiste Arbeit, das Qualitative. Das andere ist ja natürlich, das können wir über die Stiftung wird das verschickt an alle 60 Projekte und dann warten wir ab, bis wir es wiederkriegen und eingegeben sind die Daten schnell und ausgerechnet ist es auch in kurzer Zeit. Also von daher, das steht am Rande. Das andere macht viel mehr Arbeit und man merkt dann erst, dass man über das Quantitative nicht weit kommt. Sondern, also was Sie jetzt gehört haben sozusagen, das kann man quantitativ nicht erfassen. Höchstens so in dieser rudimentären Form, fühlst du dich weiterhin als russischstämmig oder irgend sowas? Es sind jetzt noch zwei Fragen, es ist bereits 15.30 Uhr. Insofern ist die Zeit um, ich weiß nicht. Wollen wir die vielleicht noch schnell stellen, versuch schnell eine Antwort oder eher dann, wenn die Runde aufgelöst ist, was die Befindlichkeit hier gerade sind. Also zwei können, geht doch noch, oder? Gehen noch zwei Fragen. Wer hat sich gemeldet? Also, die beiden haben sich zuerst gemeldet. Und Sie können sich vorschlagen, dass Herr Michael jetzt erst Ihre Frage stellen würde. Ich würde auch Michaels Frage nochmal aufgreifen, wie es konkret auch wie ihr konkret geplant habt, die Auswertung zu machen. Ihr habt ja Filmmaterial, ihr habt Fokusgruppendiskussionen und Interviews. Ich nehme an, ihr werdet es transkribieren. Wie wollt ihr dann konkret vorgehen, das würde mich interessieren, und auch triangulieren oder systematisch gegeneinander abgleichen, Wissen befragen, um das auch zu verzahnen. Also gut, ihr habt gesagt, verzahnen mit den qualitativen Sachen oder nicht. Das ist auch so ein Beiwerk. Und dann würde mich aber nochmal interessieren, was jetzt in dem Fall heißt, Möglichkeitsverallgemeinerung und Selbstsubstitution. Mhm. Dass man Typen bilden kann, vom Weg das Projekt geht ungefähr so und so vor. Oder so. Man kann Idealtypus aus dem Projekt rausdistillieren oder aus dem Bereich. Mhm. Von der Praxis her ja, aber was heißt Möglichkeitsverallgemeinerung in dem Fall? Mhm. Da die Typen bilden. Mhm. Ich würde gleich die Fragen nehmen. Dann können wir vielleicht einfach die Fragen jetzt ein Stück sammeln. Und dann ja. Okay, also meine Frage ist nochmal die nach der persönlichen Motivation eigentlich. Was bringt einen eigentlich dazu, sich so zu verhalten, wie Sie das versuchen zu machen? Mhm. Warum bringt man das? Also weil man verlässt dann ja in meinen Augen zumindest tendenziell diese sogenannte, eigentlich sonst immer relativ autoritäre oder besserwisserische Rolle des sogenannten Psychologen, und die gibt sich ja mehr so auf ein Niveau mit den anderen Leuten, die Sorgen machen. Ja. Und was ist für mich eine Antwort dazu? Also das Motiv sozusagen, warum wir so ein Projekt dann überhaupt machen. Letzte Frage. Ich frage zwei kurze Hinweise bei den Bewerbern von qualitativen Fragen. Quantitativen Fragen gestellt sind, sozusagen, wenn wir jetzt Skalen gemacht und so und so häufig ist das und das angekreuzt worden. So, nur warum das angekreuzt worden ist dort, das ist ja die entscheidende Frage. Mhm. So, also insofern, wenn ich eine quantitative Untersuchung mache, kann man nur gescheit machen, wenn man gleichzeitig Begründungen verlangt, warum man das Kreuz haben soll. Sonst kann man mit der Einheit zum Nachteil sein. Ja, weil die Männer da so lustig sind oder sowas, sind die anderen zum Nachteil sein, ja nicht passen. Mhm. So, also das heißt, ohne Grund gibt es keine Antwort. Mhm. Also es gibt keine Frage. Ein zweiter Aspekt, der ich ganz am Anfang, und das war, was ich ja schon ganz am Anfang gefragt hatte, ist ja bei den Erhebungskategorien, da sagtest du, Bewertung spielt da keine Rolle, aber es ist ja bei der Kategorie Auswahl, ja, ist es ja immer so, man hat eine Vorstellung von Prozessen und natürlich hängt da implizit bewertet zusammen. Auch wenn man es nicht explizit macht, dann willst du ja daraus Schlussfolgerungen ziehen, höhere Prozesse für Veränderung. Also insofern hat man implizit immer an Dimensionen immer einen Wert. Und das muss man vorher auch wissen. Also erstmal mein Schluss. Statement. Das Forschungsmotiv, das ist ziemlich einfach. Erstens, weil wir Forschungsgruppe Migration und Integration heißen und so und Verbände und Jugend. Aber warum heißen wir so? Wir heißen so, wie gesagt, ich habe auch schon gesagt, dass wir, weil wir uns politisch verstehen, und ich habe auch schon gesagt, dass ich so Untersuchungen zu rechten Orientierung und Rechtsextremismus gemacht habe, und da geht es normalerweise immer um Minderheiten, die diskriminiert werden und gegen diese Diskriminierung haben wir was. Und das ist für uns eine politische Geschichte, dass wir sagen, wir setzen uns sozusagen für Einwanderer und ihre Nachkommen ein in der jetzigen politischen Situation. Also könnte man noch ausweiten, aber mag ich jetzt nicht. Und das andere ist die Auswertungsfrage, wie kommt man zu Möglichkeitsverallgemeinerung und zu Typen und so. Wichtig war mir zu sagen, weil der Morris Markert hat hier bei einem Ding hat er gesagt, die wichtigste Fragestellung der kritischen Psychologie ist die Prämissen und ihre Gründe. Also es geht uns darum, die Prämissen und ihre Gründe zu untersuchen. Das ist auch diese gesellschaftliche Vermitteltheit. Das genügt uns nicht. Einfach deswegen, weil dadurch kann man sehr schnell feststellen, es sind ganz fürchterliche Gründe, die jemand hat, gegen Ausländer zum Beispiel oder so, und dafür hat er ganz bestimmte Prämissen und das war's dann. Aber das genügt uns ja nicht. Und das ist auch in der kritischen Psychologie sozusagen die andere Seite, verändern und erkennen oder so gehört ja dazu. Also geht es darum, was kann man tun? Was tun die Leute dagegen und was ist eine mögliche Praxis auf diesem Gebiet? Und es gibt nicht unendlich viele, also es gibt unendlich viele Projekte, man kann alles Mögliche als Integrationsprojekte deklarieren oder so. Und manches sieht so aus, was weiß ich, das, was wir eigentlich noch auch als Beispiel gehabt hätten, ein Kochtöpfle, wo die Leute dann sozusagen gemeinsam kochen, Deutsche und Nicht-Deutsche oder so. Denkt man sich dann, muss das sein, ist das und so weiter, also komisch. Dann stellt man aber fest, oh, das ist doch ganz anders. Das hat eine hohe Bedeutung für sie und so weiter. Und sobald man feststellt, auch das ist doch ganz anders, das hat eine besondere Bedeutung und das hat sich auch geändert, weil, und jetzt sind sie aber da und das finden wir hochinteressant, das ist die Auswertung. Und das, und daraus entstehen dann sozusagen Möglichkeitstypen. Also erstmal, das Projekt ist eine Realisierung von Möglichkeiten und die Typisierung besteht in dieser Unterscheidung von Kern- und Satellitenprojekten. Und in den Dimensionen, die wir dann schon gesprochen haben. Ja, und in den Dimensionen, ja genau, wir haben noch so Bourdieu anknüpfend gesagt, es gibt kulturelle Projekte, soziale Projekte, politische Projekte und so weiter. Das hilft uns dann wieder bei der Auswertung, sozusagen so bestimmte Denkfiguren dann dabei, und dann kann man gucken, ja, ist das alles Kulturalisierung zum Beispiel in den kulturellen Projekten? Schon habe ich zwei theoretische Begriffe, Kultur, Kulturalisierung, und dann wie realisiert sich Kulturalisierung und wie kann sie vermieden werden und so weiter, und schon bin ich in einem theoretischen Diskurs. Und das mehr wird nicht sein, also mehr werden wir nicht machen. Aber es ist trotzdem hoffentlich rausgekommen, dass wir nicht einfach evaluieren, sondern wir machen Evaluationsforschung. Also wir sind schon daran interessiert, Erkenntnisse zu gewinnen und nicht nur der Praxis irgendwas zurückvermitteln, sondern die Praxis zu unterstützen. Das war schon mein Schlusswort, ja. Ich wollte das nur noch sagen, wenn es so wirklich, ich muss so das persönlich in der Auffassung, dass Evaluation an sich, bevor wir es demokratisch lösen, abgesehen von Konsumforschung, ist ja historisch so. Das ist 45 Jahre lang die meisten Evaluationsforschung zu verschlossen haben. Das ist eine Konsumforschung. Insofern begreife ich Evaluation wirklich als demokratisches Leben. Potenziell. Das Menschen auch stimmt. Deshalb fühlt das ganz toll an, wenn sie einen Mann oder einen Deutschen zu Wort kommen, stimmt. Ja. Gegen das Konzept, dass du die Voice hast. Also, dass du einem Menschen eine Stimme geben, die äußert zu können. Das ist ja ein bisschen die Ja, stimmt. Okay. So, dann danke ich nochmal herzlich für die Vorstellung.